Auf der Website von IMC, www.imcradio.net, finden Sie neben vielfältigen Informationen rund um die Musiktitel ein Gästebuch, in dem Sie sich mit unseren Hörern zur indisch-klassischen Musik austauschen können. Registrieren Sie sich auch gerne für den Bezug des kostenlosen Newsletters und IMC India Meets Classic hält Sie regelmäßig über neue Sendungen auf dem Laufenden. Telefonisch können Sie bundesweit zum Ortstarif Ihre Wünsche an das Redaktionsteam richten. 0181 99 33 22 38 63. Der Raga Maleshri besitzt also nur vier Noten, Svarantara. Wie ist nun dieser antike Raga aufgebaut? Es werden die erste, dritte, fünfte und siebte Stufe gespielt. Sa, Ga, Pa und Ni. Eine Art Dur-Dreiklang mit einer erweiterten siebten Stufe. Im Jazz ein Major 7. Für den namensgleichen Dreitonraga Maleshri entfällt die siebte Stufe. Es wird nur die erste, dritte und fünfte Stufe gespielt. Ähnlich einem C-Dur-Akkord. C, E und G. Insgesamt haben sich vier Maleshri-Typen ausgeprägt. Als reiner Dreitonraga. Die aufsteigende Skala mit drei Noten kombiniert in der absteigenden Form mit der vierten Stufe Ma. Als Viertonraga, wie wir ihn gleich wieder hören werden, und als Fünftonraga, zusätzlich mit der vierten Stufe Ma. Maleshri wird in dem Klassifizierungsschema der nordindischen Ragas, dem Tat Kalyan, zugeordnet, einer der 10 Hauptragas. Eine tonale Einführung in dieses Notenmaterial gibt uns nun Pandit Ramashriya Cha Ramrang. Dieser Sänger erhielt 2005 den Sangeet Natak Academy Award, einer der höchsten Auszeichnungen, die von der indischen Regierung für darstellende Künste jährlich verliehen wird. Ramashriya Cha Ramrang verstarb am 1. Januar 2009 im Alter von 81 Jahren. In einer mehr als 60-jährigen Schaffenszeit war dieser Virtuose in seiner Bescheidenheit und mit einem zurückgezogenen Lebensstil ein wahrhaftiger Diener der indischen Klassik, ohne jegliche Starallüren. Immer um ein lebenslanges Lernen und als Lehrer bemüht, das Wissen zur indischen Klassik zu erhalten und weiterzugeben. Ramrang war 1968 bis 1989 an der Allahabad-Universität tätig, der er seit 1980 als Leiter der musikalischen Abteilung vorstand. Ramashriya Cha Ramrang stand entschieden ganz in der Tradition des Drupads, dem ältesten Gesangsstil der nordindischen Klassik. Yeah. कैसे शब्द होना चाहिए stellt eine echte Besonderheit dar. Sie bedarf weniger Worte. Dokumentiert sich damit der letzte öffentliche Auftritt des legendären Sarod-Maestros Ali Akbar Khan in Indien im Januar 2006 auf der 54. Dover Lane Music Conference in Kolkata. Ali Akbar Khan wurde 1922 geboren und hatte maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des modernen Sarod-Spiels. In seinem hohen Alter war er als Dialysepatient gesundheitlich eingeschränkt. Dennoch nahm er die Reise von seinem Wohnsitz San Francisco in die Kulturhauptstadt Indiens auf sich, um 2006 den seltenen Raga Malashri bei einem der bedeutendsten indischen Musikfestivals für indisch-klassische Musik zu präsentieren. Das Dover Lane findet jährlich im Januar statt. In der folgenden Raga-Interpretation von Malashri wird Ali Akbar Khan von seinem langjährigen Weggefährten Swapan Chowdhury auf der Tabla begleitet. Chowdhury unterrichtet auch als Dozent am Ali Akbar College in San Rafael, Kalifornien. Ali Akbar Khan verstarb am 18. Juni 2009 im Alter von 87 Jahren. Wir verweisen dazu auf unser Archiv und die Sendung A Tribute to Ali Akbar Khan. Musik.